sitzen wir hier auf dem Zaun rum, weil man wenigstens einmal am Tag auf dem Zaun sitzen sollte. Unglaublich interessante Dinge passieren, wenn man hier auf dem Zaun sitzt und wartet. Unglaublich interessante Dinge passieren, wenn man hier auf dem Zaun sitzt und wartet. Hallo Kinderchen, wollt ihr wissen was über eure Zukunft? Können Sie mir sagen, ob ich morgen meine Schuhe verlieren werde? Ich habe das Gefühl, es könnte sein. Schuhe? Bah, Madame Futura sagt doch nichts von die Schuhe. Sie sagt voraus die Zukunft. Doch vorher, ich stellen muss an euch eine Frage. Ihr habt Geld? Von einem haben möchte?